Dies ist ein Lied für dich, mein Freund, der du jeden Tag mit deinem Laster auf der Straße liegst, in fremden Städten und fremden Ländern, der du träumst von einem ruhigen Feierabend am Stammtisch oder in deiner Familie. Doch du musst fahren, jeden Tag fahren, auf der großen, langen Straße der Einsamkeit. Junge, für dich habe ich dieses Lied geschrieben. Er fährt 30 Tonnen Diesel und ist die meiste Zeit auf Tour. Und er gibt dabei sein Bestes, Tag für Tag rund um die Uhr. Und er fährt seit Jahr und Tag schon immer Hamburg, Lissabon. Und jeden Parkplatz, jedes Rasthaus, jeden Tankwart kennt er schon. Er ist ein Kerl, ein ganzer Mann, und sein Zuhause ist die Autobahn. Und seine Hände sind aus Eisen, immer dann, wenn er sein Lenkrad hält, und für ihn zählt nur sein Diesel, denn der bringt ihm bares Geld. Er raucht nicht und er trinkt nicht, bestenfalls einmal ein Bier. Denn zu Hause sind Frau und Kinder und nur dafür schuftet er. Er ist ein Kerl, ein ganzer Mann, und sein Zuhause ist die Autobahn. Liegt er nachts in seiner Koje, dann fühlt er sich verdammt allein. Und dann wälzt er sich von rechts nach links und schläft vor Einsamkeit nicht ein. Und dann hasst er plötzlich seine Diesel und das Geräusch dort unterm Blech. Doch dann reißt er sich zusammen und gibt Gas und fährt seinen Weg. Er fährt 30 Tonnen Diesel und die Angst fährt mit ihm mit. Denn zu Haus ist eine schöne Frau, die er viel zu selten sieht. Irgendwie geht's so nicht weiter, irgendwann läuft mal was quer. Und dann kommt er früh nach Hause und ein anderer ist bei ihr. Er ist ein Kerl, ein ganzer Mann, und sein Zuhause ist die Autobahn. Einmal tritt er voll die Bremse, zieht den Schlüssel ab und geht. Und dann macht er ganz was anderes, dazu ist es nie zu spät. Nur noch 100 Kilometer und dann macht er ihr das klar. Doch die Tür ist zu, das Haus ist leer, längst ist sie schon nicht mehr da. Er ist ein Kerl, ein ganzer Mann, und sein Zuhause bleibt die Autobahn.